So, dann denke ich, können wir mal anfangen. Herzlich willkommen hier im Komma. Ich stelle gleich mal vorneweg die Frage, ist es für alle Anwesenden okay, wenn der Vortrag aufgezeichnet wird und eventuell im Radio ausgestrahlt, freies Radio für Stuttgart? Wenn es keine Einwände gibt, dann fangen wir an. Also vielen Dank an das Komma und an Emanzipation und Frieden, die den Vortrag hier möglich gemacht haben. Wir referieren heute über folgende Thematik. Ich begrüße auch Josephine Jackson, Vera Kemi und Franz Melter. Und wir sprechen heute über Rassismus. Wer denkt, dass Rassismus ein Problem einzelner rechtsradikaler Schläger oder Mörder oder Mörderin ist, der liegt gänzlich falsch. Während sich Deutschland 1998 unter einer rot-grünen Regierung als Einwanderungsgesellschaft bezeichnet hat, stelle ich mich die Frage, ob die Einwohnenden dieser Migrationsgesellschaft diesen Status auch teilen. Es gibt sehr viele rechtspopulistische Parolen, wie zum Beispiel Multikulti ist gescheitert, Zuwanderung stoppen oder Bildung zuerst für Deutsche. Genauso prominent sind auch ihre Protagonisten, zum Beispiel Hans-Peter Friedrich, Thilo Sarrazin oder Heinz Buschkowski. Es gibt zum einen eine Angsterzeugung vor sogenannter kultureller Überfremdung im Neuen, im Hier und Jetzt. Das kann auch als Kulturrassismus bezeichnet werden. Und zum anderen gibt es eine Ablehnung der Beschäftigung mit dem Alten, mit der deutschen Vergangenheit, also der Vergangenheit des nationalsozialistischen Vernichtungslandes und des kolonialen Vernichtungslandes. Exemplarisch für diese Ablehnung der Beschäftigung gilt sicherlich Martin Walses Rede in der Paulskirche 1998, bestimmt ist sie einigen von euch bekannt. Hier signalisiert der Intellektuelle, dass ihm und somit den Deutschen jeden Tag ihre Vergangenheit vergegenwärtigt wird und Auschwitz sich nicht dazu eignet, eine Drohgebärde zu werden. Ich zitiere ihn mal: Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an, wegzuschauen. Ich möchte verstehen, warum in diesem Jahrzehnt die Vergangenheit präsentiert wird wie nie zuvor. Für diese Aussage gab es in der Paulskirche stehende Ovationen und auch über die Kritik von denen, die sitzen geblieben sind, zwar von jüdischer Seite. So unangenehm es für die Deutschen ohne Migrationsgeschichte sein mag, sich mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit zu beschäftigen, so unangenehm mag es auch sein, sich mit der kolonialen Identität zu beschäftigen. Hiermit möchte ich aber die Singularität der Shoah nicht in Frage stellen und auch Auschwitz nicht in Frage stellen. Aber wenig wird in Deutschland thematisiert, das kann man historisch auch belegen, dass Deutschland einige Zeit vor dem Nationalsozialismus in seinen Kolonien gezielt Menschen getötet hat, Menschenversuche unternommen hat und Lagerungstechniken erprobt hat. Das erste Konzentrationslager im 20. Jahrhundert stand im sogenannten Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Schnell werden jedoch andere für die Kolonialzeit verantwortlich gemacht, vor allem Frankreich, die Niederlande oder Belgien. Man entschuldigt sich dann schnell, dass in Deutschland war doch relativ wenig in Afrika. Aber bis heute wird der wissenschaftlich belegte Genozid an den Herero und Nama von 1904 bis 1905, der übrigens der erste Genozid im 20. Jahrhundert war, trotz mehrerer Appelle von Vertretern der Herero und Nama und auch von rassismuskritischen Initiativen, von Deutschland weder anerkannt noch entschädigt oder entschuldigt. Als Joschka Fischer Außenminister war 2003, erklärte er: Wir sind uns unserer geschichtlichen Verantwortung in jeder Hinsicht bewusst, sind aber auch keine Geißeln der Geschichte. Deshalb wird es eine entschädigungsrelevante Entschuldigung nicht geben. Der postkoloniale Wissenschaftler Kim Nie-Ha beschreibt, dass Rassismuskritik und ein Ansprechen von kolonialer Unterdrückung bei weißen Deutschen das Bedürfnis nach einer Distanzierung hervorruft. Meist schlagen sich, so Kim Nie-Ha weiter, solche Entlastungsstrategien in der Sehnsucht nach einem endgültigen Schlussstrich nieder, so wie wir ihn bei Joschka Fischer gefunden haben. Die Praxis des Umgangs mit der Kolonialzeit und die koloniale Realität und die Nicht-Thematisierung der Kolonialzeit, also ich weiß nicht, wie es den hier Anwesenden ging, aber in meiner Schulzeit wurde darüber nichts gelehrt, wird von H. als Weißwaschung der Geschichte bezeichnet. Um nun auf den aktuellen Rassismus zu sprechen zu kommen, möchte ich einige Zahlen aus der empirischen Sozialforschung hier anbringen, und zwar vor allem aus den Studien zu Rechtsextremismus der Mitte von Decker, Kies und Brehler aus dem Jahr 2012 und Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit rund um den Sozialwissenschaftler Heidmeier. Was ein bisschen schwierig ist an den Zahlen, ist, dass sie, das sind quantitative Forschungsmethoden, sind so Items, ich lese gleich mal drei Sätze vor, da können auch Stereotypisierungen wieder reproduziert werden. Ich lese mal einen Satz vor. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen, wird von 36% aller Deutschen bejaht. Da muss man sich natürlich fragen, was sind Ausländer, das sind solche Begrifflichkeiten. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet, wird von 37,2% bejaht. Und letztere Aussage aus den deutschen Zuständen, die Weißen sind zu Recht führend in der Welt, wird von 12,8% bejaht, also von so mehr als 1/10 Deutschen. Aussage wie letztere können beispielsweise die Kontrollen von sogenannten ausländischen aussehenden Menschen in Hamburg, St. Pauli, kurz nach der Lampedusa-Katastrophe, nach dem Verbrechen legitimieren. Also vielleicht erinnert man sich noch daran, was in Lampedusa passiert ist. Und nur eine Woche danach hat sich der Hamburger Senat überlegt, bei uns sind ja ganz schön viele Lampedusa-Geflüchtete, die müssen wir jetzt zügig ausweisen. Und deshalb wurde am 11. Oktober 2013 alle ausländisch aussehenden Personen kontrolliert. Das bedeutet auch für schwarze Deutsche und Deutsche of Color, wenn sie ihren Pass nicht dabei hatten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Hier zeigt sich wiederum, dass ein deutscher Pass nicht vor rassistischen Übergriffen schützt. Da möchte ich nachher auch in meinem Beitrag drauf eingehen. Und dass rassistische Übergriffe nicht immer nur irgendwas gegen sogenannte Ausländer bedeutet. Nun stelle ich mir wieder die Frage, inwiefern die Deutschen damit d'accord sind, im Zeitalter der Migration zu leben, das es in Deutschland schon sehr lange gibt. Nach dem Vortrag und den Positionen der Referierenden möchten wir diskutieren, wie wir uns in Deutschland endlich dem Problem des Rassismus annähern. Und dann möchte ich nun Josephine Jackson hierher einladen. Danke. So, ich versuche das vielleicht. So, okay. Also, hallo, mein Name ist Josephine Jackson. Ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin Studentin der sozialen Arbeit in Esslingen, bin Mutter zweier Söhne, arbeite in einer afrodeutschen Kindergruppe in Tübingen, bin beteiligt an der Phoenix-Gruppe, lokale Phoenix-Gruppe Tübingen und beschäftige mich auch ein bisschen mit den Themen Antidiskriminierung und bin im Netzwerk Schwarze Menschen in Deutschland tätig. Genau. Ich möchte noch ganz kurz, du hast es jetzt nicht angesprochen, ich möchte es kurz ansprechen. Es ist hier ein gemischter Raum und ich würde mir wünschen und denke auch, dass es im Interesse aller ist, dass es hier ein diskriminierungsfreier Raum bleiben soll. Das heißt, dass wir auf diskriminierungsfreie Sprache achten, dass bestimmte Wörter, zum Beispiel das N-Wort, das ich hier nicht ausführen möchte, nicht ausgesprochen wird, würde ich mir wünschen, in den Vorträgen und auch in der späteren Diskussion, um Verletzungen hier zu vermeiden. Genau. Also eine kurze Einführung. Ich wurde eingeladen, um meine Perspektive zum Thema Rassismus einzubringen. Ich stehe hier nicht als Studentin der Hochschule Esslingen. Ich stehe hier als Josephine Jackson. Ich habe mir lange überlegt, was ich in der kurzen Zeit zum Thema Rassismus ansprechen kann. Was mir wichtig ist, weil es im Moment sehr, sehr viele aktuelle Themen gibt, die schwarze Menschen in Deutschland betreffen. Zum Beispiel die Situation der streikenden Geflüchteten in Berlin, die sich gegen die Situation, gegen die Umstände, in denen sie, wie sie hier leben und wie sie hier behandelt werden, wehren und in der Presse sehr schlecht dargestellt werden, deren Widerstandskampf nicht wirklich wahrgenommen wird oder eher, wie gesagt, schlecht gemacht wird. Soll ich darüber sprechen, über den Uri Cialo, der Todesopfer von Polizeigewalt wurde und gestorben ist? Soll ich über die Band Knorkato sprechen, die vor 2 Monaten ein rassistisches CD-Cover auf ihre Facebook-Seite gestellt haben und auf Kritik eher neutral reagiert haben und die Kritik von der Initiative Schwarze Menschen Deutschland nicht wirklich reflektiv reagiert haben? Soll ich über meine Brüder und Schwestern sprechen, die von der Polizei angehalten werden regelmäßig? Also wie gesagt, es gibt viele Themen, die mich beschäftigen. Ich habe mich ein bisschen schwerpunktmäßig innerlich geeinigt auf das Thema Bildung. Genau, also ich werde heute über das Thema Rassismus der schwarzen Menschen in Deutschland passiert, sprechen. Ich werde ein aktuelles Beispiel vorstellen und darauf eingehen und dann noch rassismuskritische Perspektiven auf die Bildungsarbeit hier werfen. Ich möchte jetzt einen Film zeigen. Ich muss sagen, es ist ehrlich gesagt ein krasser Einstieg in das Thema. Es hat aber einen Grund, warum ich diesen Film zeigen werde. Ich möchte, dass Sie diesen Film anschauen, aus einer bestimmten Perspektive, würde ich mir wünschen. Ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen. Dieser Film ist auf jeden Fall rassistisch und stellt schwarze Menschen nicht in einem schönen Licht dar. Es ist die Realität. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich den Film zeige, aber es ist einfach wichtig, um zu verdeutlichen, warum die ZDF-Sache zum Thema Blackfacing, wie ich gleich noch erläutern werde, warum die in jedem Fall aus meiner Perspektive und aus der Perspektive rassismuskritischer Menschen sehr unangebracht war. Ich werde jetzt den Film zeigen. Ich würde Sie und euch bitten, den Film unter folgenden Gesichtspunkten anzuschauen. Wie wird Schwarzsein dargestellt? Was haben die Menschen an? Wie sprechen sie? Und welche Handlungen unternehmen sie? Wie sehen Gesicht und Körper aus? Also der Film, es ist so ein bisschen komische, melancholische Musik im Hintergrund. Es wird auf Englisch gesprochen, aber es geht mir hier eher um die Bilder. Film aus rassismuskritischer Perspektive anguckt, ist zu sehen, ich muss das Mikro mal hier rausnehmen, das ist irgendwie, wenn wir den Film aus rassismuskritischer Perspektive anschauen, die Männer werden in diesem Film, die schwarzen Männer, kriminell dargestellt. Hier ist es zum Beispiel eine Szene zu sehen, wie ein schwarzer Mann eine weiße Frau jagt und sie in irgendeiner Art und Weise versucht zu überwältigen. Dann sind in dem Film auch schwarze Frauen als Bedienstete und lieblose, grobe Mütter zu sehen. Bezogen auf die Kleidung und den Körper, die Menschen haben kaum Kleidung an, also sind leicht bekleidet. Dann im typischen Baströckchen werden also immer in so einer Art Urwaldmensch, dschungelmäßig dargestellt. Die Körperhaltung ist übertrieben, ist eine übertriebene Körperhaltung im Gesicht. Auffällig sind die großen weißen Augen und dicke rote Lippen. Das Verhalten, was ich sehr wichtig finde, weil es auch wichtig für die Geschichte des Blackfacings ist, das Verhalten wird tierisch und triebgesteuert dargestellt. Schwarze Menschen können gut tanzen. Also es sind auch einige Szenen, wo Menschen tanzen und Musik hören, auch wieder sehr übertrieben zu sehen. Sie essen eher wie Tiere, hier Wassermelone und Hähnchen, und werden als Menschenfresser dargestellt. Die schwarzen Menschen werden dümmlich und auch kindlich hier gezeigt und sind entweder Diener, Bedienstete, und es sind auch noch Szenen zu sehen, in denen der weiße Mann dem Schwarzen was erklärt und der Schwarze eher dargestellt wie einer, der eigentlich keine Ahnung von irgendwas hat. Sie können auch kein richtiges Englisch sprechen, sagen nur Yes Sir oder Yes Ma'am. Also es ist alles, ich könnte das jetzt noch weiter aufzählen, also es ist quasi eine sehr wichtig, dass hier eine Entmenschlichung schwarzer Menschen stattfindet. Ja? Also schwarze Menschen werden in Szene gesetzt und sind eher dienen eher als Clowns. Ja? Es wird hier, was kommt an bei uns, die diese Nachrichten empfangen, Sie sind nicht ernst zu nehmen. Sie sind eigentlich nicht auf gleicher Augenhöhe. Genau. Jetzt, warum habe ich diesen Film gezeigt, den ich selber nicht schön finde, aber weil es eine Masse ist an negativer Darstellung. Aber auch ich bin mit solchen Bildern aufgewachsen und da fragen wir uns natürlich, was sagen uns diese Bilder eigentlich aus über schwarze Menschen. Genau, jetzt möchte ich auf das Wochenende eingehen, das ZDF und der unerfüllte Bildungsauftrag. Genau. Ich möchte kurz was zum Thema Blackfacing sagen. Es ist ein Thema, ich bin jetzt keine Blackfacing-Expertin, aber Blackfacing diente in den USA dazu, afrikanisch-amerikanische Menschen in schwarz angemalte Haut sehr übertrieben, clownmäßig darzustellen und sich über sie lächerlich zu machen. Die Geschichte hat so angefangen, dass ein weißer Mann 1820 einen entlaufenen, versklavten schwarzen Mann kennengelernt hat, der aufgetreten ist und musiziert hat und gesungen hat. Das fand er dann irgendwie so interessant, dass er das umgesetzt hat, sich dann schwarz angemalt hat und diesen freien schwarzen Mann sehr übertrieben ins Lächerliche gezogen dargestellt hat. Und das war eine große Sensation und er war auch sehr berühmt und bekannt. Ich habe mir den Namen des Mannes gar nicht aufgeschrieben, ist vielleicht auch nicht wirklich relevant. Und und dieser, er hat in dieser schwarzen Haut die Weißen quasi provoziert während seinen Aufführungen. Er war quasi so eine Art Störenfried, ja, hat sie in dem Alltag gestört, hat sich über sie lustig gemacht und war einfach quasi als ein Symbol dafür, dass schwarze Menschen, wenn sie frei sind, also wenn sie nicht in Sklaverei leben, den Alltag weißer Menschen stören. Genau. Es gibt da noch eine Geschichte, also dadurch hat sich dann die Jim Crow Law entwickelt. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt ausführlich alles darstellen würde, dann wäre ich viel zu sehr über der Zeit. Ich überlege gerade, wie ich das kurz fassen kann. Genau, also die Jim Crow Law, das sind Gesetze, die von 1876 bis 1964 für die Segregation zwischen Schwarz und Weiß in den USA standen und für die systematische, gesetzlich festgelegte Unterdrückung schwarzer Menschen. Genau. Also kurz eine persönliche Geschichte zum Thema Blackfacing. Also ich habe meine Wurzeln in einer schwäbischen Kleinstadt und da ist es an Fasching üblich, dass weiße Menschen sich in Szene setzen, indem sie sich schwarz anmalen, sich so eine Afro-Perücke anziehen, sich dann sehr stark mit Alkohol betrinken und sich schlecht benehmen, um es mal nett auszudrücken. Das fand ich als Kind schon sehr sehr unangenehm und auch verletzend, weil ich mir gedacht habe, wie können die Menschen überhaupt sich so verkleiden und schwarze Menschen in irgendeiner Art nachahmen. Ja, also nur noch ein kleiner persönlicher Input. Jetzt zum ZDF. Der Herr Lanz hat ja dann am Samstag während der Wetten-Das-Show dazu aufgerufen, als Jim Knopf und ich glaube Lukas heißt dieser Lokomotivführer, sich zu verkleiden und hat dann noch hinzugefügt, ich habe die Show nicht geguckt, will ich eigentlich auch nicht unbedingt anschauen, hinzugefügt und man kann sich ja dann auch als Jim Knopf anmalen mit Schuhcreme oder mit Kohle. Ja? Und dann kamen da dann 25 Paare, unter anderem auch der Bürgermeister und seine Frau, die Frau auch in Blackfacing. Verkleidung, genau, Moment. Genau, also das sieht man jetzt hier die Bilder, ja. Also es ist wirklich, muss ich sagen, als Person, die sich mit Rassismus beschäftigt und auch als Person, die die Debatte mitbekommen hat, die dieses Anfang des Jahres ja schon stattgefunden hat, dass sich ein Fernsehmoderator in Szene gesetzt hat und dafür gesprochen hat, dass das N-Wort in der Literatur stehen bleiben soll. Er hat Blackfacing betrieben und hat sich quasi über die ganze Sache lächerlich gemacht, was natürlich wie eine Faust ins Gesicht ist, wie auch diese Aktion eine Faust ins Gesicht ist gegen schwarze Menschen, die jeden Tag Rassismus in verschiedenen Formen erfahren. Das ist jetzt vielleicht nicht die höchste Form von Rassismus, weil jetzt keine Gewalt oder sowas mit im Spiel ist. Aber ich würde es auf jeden Fall als psychische Gewalt und als Signal sehen, so nach dem Motto, wir können hier machen, was wir wollen. Das ist uns eigentlich egal, wie das für uns wirkt. Wir machen das, weil die Debatte, da ging es auch ums öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil dieser Moderator Anfang des Jahres auch für dieses arbeitet. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass es hier kein Tritt ins Fettnäpfchen war, sondern vielleicht sogar eine systematische, geplante Sache. Aber es ist auch egal. Es ist auf jeden Fall passiert. Und genau, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ja auch so einen gewissen Bildungsauftrag. Ja? Es gibt dann auch Papiere, in denen steht, welche Bildungsaufträge genau. Das habe ich hier jetzt nicht stehen, aber das sind zum einen Beitragen zur Völkerverständigung, dass Menschen verschiedener Kulturen in ein gutes Licht gerückt werden und so weiter und so fort. Hier ist jetzt der Artikel 9 des Rundfunkstaatsvertrages von 1984. Da steht geschrieben, ich möchte nicht alles vorlesen, unter anderem die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. Ja, da frage ich mich, welchen Bildungsauftrag hat eigentlich das ZDF? Oder an wen richtet sich denn der Bildungsauftrag der Medien im Allgemeinen? Ja, welches Publikum sprechen Sie eigentlich an? Sprechen Sie das weiße Mehrheitspublikum an, ja, und machen sich über schwarze Menschen lustig und auch über den Widerstandskampf, der jetzt schon seit vielen Jahrzehnten läuft, macht sie sich darüber lustig? Oder was ist eigentlich die Intention, sowas durchzuführen, solche Blackfacing-Shows in Anbetracht der Geschichte dieser Shows? Genau. Ich möchte kurz eine Empowerment-Pause einlegen, für mich und auch fürs Publikum, weil ich das auch ein Thema finde, was für manche vielleicht eher nicht leicht zu verdauen ist. Ganz kurz dem Nelson Mandela gedenken. Nicht gedenken, einfach als Empowerment, als Zeichen des Widerstandes und auch als Zeichen dafür, dass Widerstand sich lohnt. Genau. Jetzt möchte ich nochmal auf den Bildungsauftrag eingehen. Nicht nur der Bildungsauftrag des Fernsehens, sondern auch der Bildungsauftrag der Bildungseinrichtungen, die es hier in Deutschland gibt. Wer wird eigentlich gebildet? An wen richtet sich denn die Bildung? Wer wird damit angesprochen? Wer bekommt denn durch die Bildung mehr Chancen? Und wo wird durch die Bildung, wo werden Barrieren gelegt, sodass Bildung gar nicht alle erreichen kann? Als Beispiel, wer ist zum Beispiel in den Lehrbüchern und Medien vertreten? Wie werden schwarze Menschen in den Lehrbüchern und Medien dargestellt? Werden sie übertrieben dargestellt? Werden sie als arme, hungernde Menschen, die Fliegen im Mund haben, dargestellt und irgendwo in einer Buschhütte in Afrika leben? Wie werden schwarze Menschen dargestellt? Und wie wirkt sich das überhaupt auf die Kinder und Jugendlichen aus, die diese Bücher in den Schulen lesen müssen? Wie wird Geschichte aufgegriffen und interpretiert? Herr Markus Textor hat es vorher angesprochen, es gibt Geschichte, die hier sehr ausführlich interpretiert wird, wie zum Beispiel die Geschichte von Christopher Columbus, der Held überhaupt, der ein Land entdeckt hat, Menschen das Land weggenommen hat, Menschen vertrieben hat, versklavt hat und so weiter. Ja, also durch diese seine sehr wichtige Entdeckung. Die Geschichte der, die deutsche Geschichte, die er schon angesprochen hat, Markus, zum Thema Kolonialismus, wird hier nicht aufgegriffen, wird nicht interpretiert, sie wird negiert. Ja? Und wenn sie angesprochen wird, wird sie jetzt zum Beispiel von politischer Seite verharmlost, obwohl es sich hier um einen Genozid handelt. Genau, wie wird dargestellt, darauf bin ich schon eingegangen, versteckte Hierarchiebotschaften, auch für weiße Kinder. Wo werden Hierarchiebotschaften gesendet, wie zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf, die ja für Emanzipation und so weiter steht, da richtet sich die Hierarchie eigentlich an weiße Kinder. Ich glaube, Markus wird darauf noch eingehen später. Genau. Kann mir mal jemand sagen, wie viel Zeit ich noch habe? 10 Minuten? Okay. Also, danke. Jetzt kurz zu dem N-Wort in Schulbüchern. Also die Debatte hatten wir ja schon. Ich möchte es kurz einordnen. Es geht nicht nur um Sprache. Es gibt das Thema Rassismus und es hat so viele Facetten. Ja, schwarze Menschen erleben Rassismus in allen möglichen Formen. Das N-Wort in Schulbüchern ist nur eine. Ich möchte sie jetzt erwähnen, weil ich erst vor kurzem ein Gespräch mit einer Lehrerin hatte in der Schule, weil ich eine Beschwerde bekommen habe von einer Mutter, dass das N-Wort in dem Buch steht, ihrem schwarzen Kind. Ging es sehr schlecht, weil es sich dadurch gekränkt gefühlt hat, zu Recht. Und ich bin dann in Verbindung getreten mit der Lehrerin und sie hatte dann gemeint, es wäre ja wichtig, was ja auch jetzt in der N-Wort-Debatte eines der Argumente war, es wäre wichtig, dass diese Wörter stehen bleiben, weil wie sollen wir den Kindern unsere rassistische Vergangenheit erklären, wenn solche Wörter gestrichen werden? Da frage ich mich, das N-Wort in diesem Buch wird ja gar nicht thematisiert. Es steht nur drin und die Kinder lesen das. Die einen empfinden dabei vielleicht nichts, aber die schwarzen Kinder, ich möchte auch nicht sagen alle, aber ein Großteil der schwarzen Kinder ist dadurch verletzt. Ja? Und ganz abgesehen davon, dass es sowieso eine rassistische, kolonialistische, in diesem Zusammenhang steht. Genau. Das heißt, es wird gesagt, wir brauchen diese Wörter, um unsere Vergangenheit zu erklären. Aber die Vergangenheit an sich wird gar nicht erklärt, weil die Kinder lernen ja nichts über Kolonialismus. Ja, vielleicht ist es in der Grundschule noch zu anspruchsvoll und auch zu schmerzhaft, kann ich verstehen. Aber wenig Jugendliche oder wenig von uns jungen Erwachsenen haben überhaupt was dadurch davon erfahren, von der Geschichte Deutschlands, von der Unterdrückungsgeschichte. Genau. Auf die Gegenwart wird auch nicht eingegangen. Ja, also es werden keine, Alltagsrassismus wird in der Schule nicht thematisiert. Ja, also meine beiden Kinder kriegen das nur durch eigene Erfahrungen mit. Es wird keine Aufklärungsarbeit in der Schule geleistet. Ich möchte jetzt auf das Thema Widerstand eingehen, weil gegen das N-Wort und Blackfacing, Racial Profiling, alle anderen rassistischen Praxen gibt es Widerstand. Und zwar sehr massiven Widerstand und sehr detaillierten Widerstand. Wenn wir die Presse vergleichen, ist zu sehen, dass die Mainstream-Presse immer aus einem, oder meistens aus einem sehr klaren weißen Blick berichtet. Ja? Aus einem Blick, der rechtfertigt, der sich nicht das Recht nehmen lassen will, rassistisch zu handeln, der im schlimmsten Fall die Schuld den Betroffenen in die Schuhe schiebt. Und es gibt dann andere Medien, unter anderem, es gibt Zeitungsberichte, in denen zum Beispiel die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland interviewt werden oder in denen sie Stellung nehmen, und die sind dann wesentlich detaillierter und da kann man auch von einem Hintergrundwissen sprechen. Ja, das Problem hier ist, ich habe hier Organisationen aufgeschrieben, es sind nur ein Teil von denen, die sich jetzt mehr oder weniger mit dem Thema Rassismus beschäftigen oder auch politische Arbeit zu dem Thema leisten, weil es mir sehr wichtig ist, dass diese Organisationen hier stehen, weil das die Organisationen sind, die in der Presse eher belächelt werden und auch nicht ernst genommen werden. Genau. Reaktion auf Widerstand, wie wir es jetzt auch in vielen Internetblogs wieder haben zum Thema Blackfacing. Der Widerstand der Betroffenen ihrer Bündnispartnerinnen wird als lächerlich dargestellt, so nach dem Motto, wir haben doch ernstere Probleme, das ist doch kein richtiger Rassismus, kümmert euch mal um richtige Probleme. Dann werden sie eher als gefährlich und übertrieben eingestuft. Und es entsteht eine Opfer-Täter-Verschiebung. Es heißt dann auch teilweise, ihr seid die richtigen Rassisten, ihr macht den Rassismus überhaupt erst. Genau. Dann das deutsche Kulturgut. Ja, es wird immer wieder darauf beharrt, diese Wörter müssen stehen bleiben. Blackfacing ist Kultur. Wir brauchen die Freiheit, diese Kultur auszuleben. Das kann uns niemand nehmen. Aus meiner Perspektive ist es ehrlich gesagt ein Machtgehabe, weil ich glaube, es gibt wenig Menschen, für die ein Verlust entstehen würde, wenn die N-Wörter nicht mehr in Büchern stehen, sondern es wäre doch eher schön für die Gesellschaft, wenn alle Menschen Bücher lesen können, ohne ein ungutes Gefühl zu haben und ohne sich rassistisch diskriminiert zu fühlen oder zu werden. Es geht nicht nur um Gefühle, es geht auch um Tatsachen. Genau. Dann der Widerstand wird auch zum Teil nicht als vollwertig anerkannt, wie es auch in der Presse wieder zu sehen ist, oder wird erst gar nicht erwähnt und der Öffentlichkeit schlecht gemacht, da bin ich schon drauf eingegangen. Und widerständisches Verhalten wird auch gerne bestraft, zum Beispiel in der Schule, wenn Kinder sich dagegen wehren, dass rassistische Sprache im Unterricht benutzt wird, kann es auch damit sein, dass sie zum Teil grob angegangen werden, oder dass sie durch schlechtere Noten bestraft werden, was ich aus meinem privaten Umfeld, was ich da schon oft mitbekommen habe, dass es wirklich sich negativ auswirkt. Jetzt bin ich, glaube ich, langsam mit der Zeit dann ein bisschen spät dran. Genau, zum Thema Bildungseinrichtungen und Rassismus. Also es gibt Rassismus in den Bildungseinrichtungen und die Gespräche, die ich führe mit Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, mit Menschen mit POC, People of Color Menschen, Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte oder zugeschriebener Migrationsgeschichte, gibt es eine Selektion, ja, weiße deutsche Kinder, die keine Migrationsgeschichte aufweisen, aus eher höheren Schichtverhältnissen werden eher gefördert, die anderen Kinder werden eher stereotypisiert, also da entsteht eine Stereotypisierung, das heißt, sie werden anders gemacht und werden zum Teil auch anders behandelt und werden auch gerne härter bestraft. Genau, was ich noch jetzt kurz sagen möchte, dann wäre ich dann auch fertig mit meinem Part. Gerade in der Jugendarbeit oder auch in der Schule ist es so, dass es da Kinder und Jugendliche gibt, da fragen sich dann die Sozialpädagoginnen, Pädagogen, was ist eigentlich mit dem oder mit ihr los? Ja? Da äußert sich dann ein sogenanntes Problemverhalten, was auch immer das ist. Ja, sie verhalten sich auffällig und es wird alles Mögliche überlegt. Es werden viele Möglichkeiten in Betracht gezogen, warum dieses Kind sich so verhält. Aber es wird nie wirklich reflektiert, wie der rassistisch geprägte Alltag von schwarzen Kindern, wie der sich auch auf sie, auf ihre Psyche auswirken kann, auf ihr Selbstwertgefühl und dass das auch ein Grund sein könnte, weshalb sie sich in Anführungsstrichen auffällig verhalten. Genau. Dann, wie sprechen eigentlich Lehrerinnen und Lehrer über POC, schwarze Kinder, wenn die nicht anwesend sind, die Familien? Ja. Rassismus wird meistens negiert, es wird erst gar nicht anerkannt, dass es ihn überhaupt gibt. Ich möchte jetzt ganz kurz, vielleicht so im Schnellverfahren, auf die möglichen Einsätze eingehen. Mögliche Ansätze, Unterrichtsmaterialien, die auf die stereotype Darstellung schwarzer Menschen und rassistische Sprache, dass die untersucht werden und dass sie aussortiert werden. Dass rassistisch geprägte Theorien, wie sie zum Beispiel auch an der Hochschule gelehrt werden, dass gewisse Theoretiker gelehrt werden, deren Theorien gelehrt werden, aber es nicht die Möglichkeit gibt, da einen kritischen Blick drauf zu werfen, dass das enttabuisiert wird, dass darüber gesprochen wird, dass positive Botschaften an schwarze Lernende gegeben werden in Form von Literatur, in der sie positiv dargestellt werden und nicht negativ oder irgendwie besonders, sondern indem sie dargestellt werden, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, Räume für Empowerment anbieten. Dann ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, wären Critical Whiteness bzw. Learning to be White Kurse für angehende Lehrerinnen, Pädagoginnen. Genau, und dann den Kindern zuhören und die Rassismuserfahrungen wahrnehmen und nicht negieren. Das ist nämlich besonders wichtig, über die Erfahrungen, die die Kinder und Jugendlichen machen, zu sprechen. Und wäre es noch sehr sinnvoll, es gibt ja die sexuelle Aufklärung bei Kindern, da auch eine Aufklärung über Rassismus zu betreiben. Ja? Weil Rassismus ist ein Phänomen, das sehr schwer in Worte zu fassen ist. Ja? Und damit Kinder die Möglichkeit haben, sich gegen Rassismus zu wehren, müssen sie überhaupt erstmal wissen, was es ist. Genau, ich möchte noch auch nochmal ein kritischer Punkt, dass es gerne so ein Zertifikat, so ein Stempel für Schulen gibt, ja, dass da eine Schule sich kürt mit dem Namen, wir sind tolerant, wir sind multikulturell. Da frage ich mich immer, wie tolerant und multikulturell ist denn eine Schule? Ja, also zum Beispiel eine bestimmte Grundschule, von der ich jetzt spreche, da wird ganz groß von Multikulturalität und wie viele Nationen sich in der Schule befinden gesprochen. Aber bei der Einschulung werden Kinder ganz klar auf ihren Migrationshintergrund oder auch Nicht-Migrationshintergrund definiert. Ein schwarzes Kind wird eingeschult und es wird gesagt, ja, woher kommt denn jetzt das Kind? Und dann sagen die Eltern, ja, das kommt aus Deutschland, wir sind Deutsch, wir sprechen zu Hause Deutsch, das ist ein deutsches Kind. Und dann sagt die Lehrerin, nee, das ist ein schwarzes Kind. Was sagen denn die anderen, wenn die Statistiken sagen, hier sind so und so viele deutsche Kinder und das Kind läuft da runter, das ist ein schwarzes Kind, das kann nicht sein, das stimmt dann ja irgendwas nicht. Also da wird dann quasi der Migrationshintergrund zugeschrieben. Aber es ist dann in der Öffentlichkeit eine multikulturelle Schule. Und in den eigenen Reihen wird Rassismus sehr ungern thematisiert. Und Rassismus ist eher ein Randphänomen, das es irgendwo gibt, aber nicht an der Schule selbst. Genau. So, das war jetzt mein Teil. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Impulse dabei. Ich würde jetzt an die nächste Rednerin, an die Vera, weitergeben. I greet you, my brothers and sisters, ladies and gentlemen, you're welcome. My name is Vera Yemle. I appreciate what you did, it was great. Nelson Mandela sagte, wenn du eine Sprache sprichst, der Mensch versteht. Aber wenn du mit einem Mensch seine Sprache sprichst, dann geht es direkt ins Herz. Ich möchte aber direkt euer Herz ansprechen. Deshalb werde ich auch natürlich auf Deutsch sprechen, denn ich gehe davon aus, es wird direkt ankommen. Kurz zu mir und vielleicht erstmal eine Geschichte. Es gibt einen Hof, einen Bauernhof mit unterschiedlichen Tieren. Es gibt eine Maus. Neben der Maus gibt es große Elefant. Dann gibt es auch eine Schlange. Es gibt Hühner. Die laufen alle und leben alle in diesem Hof. Und einmal merkte die Maus, es gibt aber eine Falle. Natürlich, diese Falle war für die Maus. Und er ging zu Schweine und erzählte ihm, Brüderchen, Bruder, Schweine, es gibt da eine Falle. Und der Schwein, was sagte er? Mir ist doch egal. Sowieso, ich bin so dick und so groß und fett und ich kann doch gar nicht, es geht mich nicht an. Der ging oder sie ging weiter zur Schlange und erzählte das Gleiche. Schwester, Schlange, es gibt da eine Falle. Und die Schlange sagte, mir ist wurscht, ob es da eine Falle gibt oder nicht. Und sie ging weiter. Und dann ging es zu den Hühnern. Natürlich, die sind so viele immer. Und die Hühner sagte das Gleiche. Es ist mir doch egal. Es war wirklich egal für die anderen. Und deshalb musste diese Maus eine Strategie entwickeln zum Überleben. Der wusste, es gab eine Falle für ihn. Aber die andere dachte, diese Falle war nur für diese Maus. Leider, es war nicht nur für die Maus. Denn der Schlange wurde dann gebissen. Der ist in diese Falle reingegangen. Was passiert dann? Der war krank. Und er musste ins Krankenhaus. Bei uns ist so, wenn man krank ist, dann müssen wir den besuchen. Ich meine, in dieser Kultur, wo Hospitalität wichtig ist, wir besuchen die Menschen, wenn sie krank sind. Und natürlich, was machen wir? Wir müssen dorthin mit Essen gehen. Was ist dann passiert? Die Hühner haben wir geschlachtet für diesen Patienten, die Schlange. Leider ging die Geschichte nicht so gut zu Ende. Das heißt, die Schlange war tot. Und bei uns ist auch wieder so oder wiederum. In diesem Kulturkreis, wo man Hospitalität beherrscht, es wird natürlich groß gefeiert. Und was braucht man für Feiern? Essen. Was gab's noch? Schwein. Und deshalb haben wir auch dieses Schwein geschlachtet. Am Ende, wer hat überlebt? Die Maus. Brüder und Schwestern, ich sprich euch an. Am Ende werden die Minderheiten auch überleben. Und derjenige oder diejenige, die denkt, das Thema ist nicht so wichtig, wird natürlich sterben, wie das Schwein oder die Hühner. Ich heiße Vera. Ich kenne mich nicht so ganz so. Also, ich heiße Vera Kenye Ayemle. Ich bin in Kamerun geboren und aufgewachsen, lebe seit 11 Jahren in Deutschland, beziehungsweise seit 8 Jahren in Esslingen. Ich habe einen Verein gegründet, leite diesen Verein. Sompon ist ein Verein zur Förderung und Stärkung der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern mit Migrationshintergrund. Ich werde über das gegenwärtige europäische Medienbild Afrikas und seine Folge auf Bildung und Erziehung von Schwarzen in einem Regenbogensland. Da stellt sich die Frage, was heißt das überhaupt, Regenbogensland? Es ist nicht mehr Einwanderungsland, jetzt ist es ein Regenbogensland. Ja, ich habe mir das Wort von Desmond Tutu ausgeliehen. Ich dachte, Desmond Tutu ist ein mächtiger Mensch in Südafrika. Heute haben wir eine Beziehung zu Südafrika mit Mandela. Der sagte, Südafrika sei ein Regenbogensland. Und ich sagte auch, Esslingen ist das Gleiche. Jemand wird mir bitte hier helfen. Danke. Wie möchte ich vorgehen? Also ich werde Bildern zeigen. Ich werde auch natürlich die Folgen von diesen Bildern auch zeigen. Ich werde kurz über ein Regenbogensland sprechen und natürlich Bildern, die nie oder selten gezeigt wird. Das gegenwärtige europäische Medienbild Afrikas. Es ist dieses Bild, die einfach den anderen falsch dargestellt wird. Ein Kind, die hungert, ein Kind, der nichts zum Essen hat, ein Kind, die barfuß laufen, ein Kind, der auf der Straße vielleicht lebt. Aber wichtig für mich ist, was macht dieses Bild mit uns aus? Wie beeinflussen dieses Bild unser Miteinander, unser Leben in dieser Gesellschaft, in der wir leben? Und welche Folgen hat dieses Bild an uns selber und auch an die Kinder, die Pädagoginnen, die sogenannten Weißen und auch vielleicht die Schwarzen? Ich hasse das Wort Weiß und Schwarz, denn es macht nur den anderen mächtiger als die anderen. Wobei, im Grunde, keiner ist mächtiger als die anderen. Wenn die Kultur richtig gesehen wird, dann sollen wir auch verstehen, ob man schwarz oder weiß ist, ist keiner mächtiger als die anderen. Das, was man im Kopf hat, macht derjenige mächtiger oder mächtig. Welche Bilder haben Sie vor Augen, wenn Sie ein Kind mit dunkler Hautfarbe auf der Straße sehen. Ich habe mir ein paar Bilder ausgesucht. Da sind bestimmte Bilder so für Spendeaktionen. Und es war schreckend. Als ich angefangen habe zu suchen, dachte ich, Mensch, wo ist die Würde dieses Menschen überhaupt? Und mit diesen Bildern, es wird überall auf die ganze Welt gezeigt. Und dann stehe ich da und ich sage, Entschuldigung, so was kenne ich nicht. Aber direkt, so wird so das Kind auch schauen, oh, ein armes Kind. Armut. Der ist hungrig, hat Hunger. Aber ob es so wirklich ist, ist noch eine Frage. Aber warum wird es auch so dargestellt? Welche Botschaften haben die Menschen, die solche Bilder auch propagieren oder zeigen? Und was denken Sie auch darüber? Sind Sie auch eine von diesen Menschen, die denken, wir können auch das machen, was wir gerne machen möchten? Oder wären wir auch bereit, wirklich auch uns selber in uns reinzugehen und zu reflektieren? Wie schauen Sie dieses Kind an oder die anderen schwarzen Menschen? Ich habe auch studiert an der Hochschule, ich weiß ganz genau, ich war allein. Jeder kannte Vera. Nicht weil ich sehr begabt war, nein, weil ich schwarz war. Mein Sohn ist auch in einer Schule. Es tut mir so wirklich wahnsinnig leid für ihn manchmal. Weil der ist auch allein ein schwarzes Kind in der ganzen Schule für fast 200 Kinder. Und ich denke, Gott, was passiert? Wie schauen Sie auf ein Kind mit anderer Hautfarbe an? Ist das Mitleid? Oh, das arme Kind. Ich weiß nicht, aber wenn es wirklich Mitleid geht, dann täuscht euch gewaltig. Denn im Prinzip, die haben Mitleid auch mit euch. Sozusagen weisen. Das war eine der schrecklichen Bilder, wo ich dachte, Mensch, das macht mich selber ängstlich, wenn ich so ein Bild anschaue. Aber das sind genau diese Bilder, die von Medien gezeigt wird. Nur das wird gezeigt, warum wird solche Bilder gezeigt? Warum? Ist immer, bis jetzt weiß ich nicht warum. Wollen die einfach Menschen aufregen oder keine Ahnung, wütend machen? Denn es ist so, wenn ich das anschaue, dann denke ich, oh Gott, das Kind ist, der leidet so, ich muss dieses Kind helfen. Kommt das Geld überhaupt dorthin, wo das Kind ist? Warum muss man das zeigen? Und welche Rolle hat es in unserer Gesellschaft? Wie sieht auch die Machtverhältnisse zwischen dieser Schwarz und Weiß? Ich dachte nur, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist groß geschrieben in unserem Gesetzbuch. Und Mandela sagte, wie die Sklaverei und die Apartheid ist auch die Armut nicht naturgegeben. Sie ist von Menschen gemacht und sie kann durch das Handeln der Menschen überwunden und ausgerostet werden. Aber ich sage, Rassismus, Diskriminierung, Vorurteile, Ausgrenzung sind nicht naturgegeben. Es hängt von Ihnen und von mir ab. Es hängt von unserer Haltung ab. Und unserem Handeln ab. Es ist keine naturgegebene Sache. Nein, wir haben das verursacht durch unsere Haltung, durch unsere Handeln. Und da steht auch die große Herausforderung vor uns. Aber wir können wirklich Rassismus bekämpfen, wenn wir überhaupt wollen. Welche Folgen hat dieses Bild oder dieser Bild oder diese Bilder auf Bildung und Erziehung? Wissen Sie, das Problem bei Rassismus, Diskriminierung und was auch immer, Ausgrenzung, es teilt die Menschen einfach so, es splittet die Menschen. Es bringt Wut. Und man ist auch selber wütend. Selbst man hasst sich selber. Die Kinder, die wir hier auf die Welt gesetzt haben, meine Kinder, die sind Schwarze, die leben aber hier, die sind aber deutsche Kinder. Wer gibt wer den Recht, dieses Kind aufgrund seiner Hautfarbe auf die Seite zu schieben? Wer gibt ihm den Recht, dieses Recht? Oder sie? Wer gibt uns dieses Recht, ein Kind aufgrund seiner Hautfarbe auf die Seite zu schicken? Lass uns ehrlich sein, was passiert denn am Ende? Der wird bestimmt nicht mehr in die Schule gehen wollen. Und wenn er nicht mehr in die Schule geht, was passiert? Bricht er die Schule? Und am Ende, oh Armes, die haben keine Bildung. Und das sind auch die Folgen. Diese Kinder werden ausgegrenzt von eurer Handeln. Von eurer Haltung. Ja, von eurer Haltung. Eurer Handeln. Aber ihr seid fähig, Dinge zu ändern. Ihr seid keine Tiere, sondern Menschen, die fähig sind, Dinge zu ändern. Natürlich, es kostet Kraft. Auch für dieses Kind. Auch für diese Mutter. Eine Mutter erzählte mir heute Nachmittag, dass die Polizei hat ihre Kinder auf die Straße fast nackt gezogen, weil man ihn untersucht wurde. Warum tut man das? Ein Kind hat einen Rucksack von der Schule und wird einfach so untersucht. Warum? Warum, Brüder und Schwestern? Der einzige Unterschied zwischen Weißen und Schwarzen sind, ihr seid zuerst in Europa gelandet, als ich. Ansonsten, wir sind Brüder und Schwestern. Jetzt gehe ich zurück zu den Regenbogensland. Sehen Sie, wie schön dieser Regenbogen ist? Ist das doch nicht schön, wenn Menschen unterschiedliche Herkunft, wenn Menschen unterschiedliche Sprachen, wenn Menschen unterschiedliche Art, Behinderung, und wer ist überhaupt behindert? Oder Schwarze? Wer definiert die Farbe? Wenn wir doch in so eine schöne Stadt, in so ein schönes Land zusammenleben könnte oder zumindest versuchen. Ich habe mir ein paar Bilder ausgesucht, um einfach die ersten Bilder zu dämpfen. Bilder, die nie oder selten gezeigt wird. Es wird selten gezeigt, da wo ich wohne, in Kamerun. Das wird selten gezeigt. Da wohne ich. Wenn ich in Kamerun bin. Aber solche Bilder wird wenig gezeigt. Wir haben zum Essen und richtig gut zum Essen. Aber nicht wie die Schweine. Wir haben auch Gabeln und Messer. Damit können wir auch sehr gut essen. Wir haben auch natürlich schöne Blumen. Wir haben Landschaft. Gutes. Warum werden diese Bilder nicht gezeigt? Warum nicht? Welche Bilder wollt ihr überhaupt sehen? Jemand hat gesagt, das sind nicht authentische Afrika. Wenn man solche Bilder zeigt, dann sagt man, das ist kein authentischer Afrika. Entschuldigung, welche Afrika ist authentisch? In welches Augen? Ihre Augen oder meine Augen? Ich bitte euch darum, vergiss, dass ich schwarz bin. Vergiss, dass schwarze Menschen da sind. Vergiss, dass Migranten überhaupt da sind. Vergiss, dass ich schwarz bin. Vergessen Sie das. In dem Moment, wo Vera hier steht, bitte schauen Sie Ihre Potenzialität. Schauen Sie, hören Sie, was sie sagt. Und nicht, ob sie schwarz ist oder nicht. Was kann diese schwarze Frau uns erzählen? Und sei nicht neugierig, weil sie schwarz ist, sondern sei neugierig auf das, was ihr hören wollt. Aber auf die andere Seite, vergessen Sie nie, dass ich schwarz bin. Ein Paradox, oder? Aber ja, wir sind fähig zu lernen und auch in diese Paradox reinzukommen. Wenn Sie nur wollen, wenn Sie bereit sind, wäre ihr auch fähig, den Paradox zu verstehen. Ja, ich bin schwarz und eine stolze schwarze Frau. Aber auf der anderen Seite, ich habe meine Kompetenzen. Und das möchte ich sehen. Nicht, ob ich schwarz bin oder ob ich weiß bin. Sondern, dass die Vera weiß genau, wovon sie redet. Dass die Vera auch studiert hat und hat was im Kopf. Und genauso sollt ihr auch andere Kinder schauen. Viele von euch seid Pädagogin vielleicht, Studierende, Polizisten, ich wünschte mir, welche wäre hier, dass ihr auch hört und mehr und versteht. Diese Menschen, diese Kinder, diese Eltern sind auch Menschen und wollen einfach nur leben und wollen einfach sein, was sie sein sollte und nicht von unserer Haltung und unseren Handeln ausgegrenzt werden sollten. Vergesst bitte, dass ich schwarz bin, aber vergesst nie. Denn dadurch, dass ich schwarz war, habe ich auch meine eigene Geschichte und Identität. Ich bedanke mich. Und ich sage danke. Ja, vielleicht wird man es demnächst wieder anfangen, wenn ihr euch dann setzen mögt. Ich habe leider kein Glas. Möchtest du noch was zu trinken? Ich habe schon. Danke. Was ich vorhin noch vergessen habe, ich möchte auch ein bisschen Werbung machen für Emanzipation und Frieden. Draußen liegt ein Flyertisch, da könnt ihr euch nachher auch alle gerne bedienen. Ja, ich bedanke mich bei den Vorrednerinnen auf jeden Fall. Und in meinem Vortrag wird es jetzt um Folgendes gehen: Rassismus in der sozialen Arbeit, N-Wort-Debatte und die Relevanz von kritischer Weißseinsforschung oder warum ich das relevant finde. Ja, Rassismus in der sozialen Arbeit, ich habe hier schon einige Sozialpädagogen erkannt. Und als ich damals angefangen habe, war ich relativ blauäugig, weil ich dachte, Sozialarbeitende sind bestimmt alle super antirassistisch veranlagt und was weiß ich. Aber da war ich wohl doch ein bisschen zu blauäugig. Also habe ich in meiner Praxis einfach festgestellt, dass es nicht so das Gelbe vom Ei ist und habe dann eine Masterarbeit geschrieben. Das blauäugige Bild ist auch nicht so okay, ja, da hast du vollkommen recht. Und durch diese Masterarbeit bin ich auch zu einer kritischen weißen Perspektive gekommen. Ich habe in der Masterarbeit über Rassismus geschrieben, über Rassismus und Diskriminierung in der Migrationsgesellschaft und habe da Mitarbeitende des Jugendamts untersucht und interviewt. Also Sozialpädagogen, die da tätig sind. Und es ist ein qualitatives Forschungsdesign, das heißt, es hat keinen Anspruch auf Repräsentativität. Das haben qualitative Arbeiten in der Sozialforschung generell nicht, aber es dokumentiert und rekonstruiert soziale Wirklichkeiten. Die zentralen Ergebnisse dieser Sache sind unter anderem, dass es eine massive Unsicherheit im Umgang mit schwarzen Menschen bis hin zu einer Abwertung von schwarzen Menschen gibt. Und dass auch eine Täterin-Opfer-Umkehr geschieht in den pädagogischen Interventionen bis hin zu einem sogenannten Blaming the Victim oder einer erneuten Victimisierung. Das ist, wenn das rassistische Opfer nochmal zum Opfer gemacht wird in der jeweiligen Situation. Und da möchte ich jetzt einen Part aus einem Interview vorstellen, das ich mit einem Sozialpädagogen geführt habe, der einen schwarzen Deutschen so stark rassistisch beleidigt hat, dass der nie mehr wiedergekommen ist. Und der Jugendamtsmitarbeiter beschreibt die Situation folgendermaßen. Also er sagt, ein schwarzer Deutscher kommt aufgebracht in sein Büro, möchte Hilfe für seine Kinder und der wedelt schon mit seinem deutschen Pass und hat da irgendwie eine Anspruchshaltung. Daraufhin sagt der weiße Sozialpädagoge, kommen Sie erstmal runter, entspannen Sie sich. Und die Interviewpassage, die ich recht entsprechend finde, möchte ich jetzt hier mal vortragen. Er sagt zu ihm, Sie bleiben eben ein Farbiger, Sie können sich nicht reinwaschen, dann nützt Ihnen der deutsche Pass, nützt Ihnen auch nichts. Wenn Sie nicht durch Ihr Selbstbewusstsein, durch Ihre Person versuchen, ein bisschen runterzukommen und nicht gleich jetzt hier den großen Macker mimen und sich unbeliebt machen. Also, was passiert hier genau? Also, es kommt jemand und möchte quasi Hilfe vom deutschen Staat. Man braucht nicht mal einen deutschen Pass, um Jugendhilfe zu beantragen, aber schon allein die Hautfarbe macht quasi, dass dieser Mann nie wieder gekommen ist. Das wird auch in der Institution nie mehr thematisiert. Der Sozialpädagoge gibt allerdings zu, ja, ich habe rassistisch gehandelt, aber nur, weil der Schwarze bei mir selbst rassistische Gelüste geweckt hat. Weil der so aufgebracht war, musste ich so handeln. So hat er sich quasi selbst entschuldigt. Und das Problem, das hierbei betrachtet werden kann, ist, dass so Begriffe wie Fremdenfeindlichkeit oder Xenophobie eigentlich obsolete Begriffe sind, weil sie kein Erklärungsgehalt mehr haben für sowas, was jetzt in dieser Situation passiert ist. Also ein Deutscher hat Hilfe beantragt, wurde aber rassistisch diskriminiert. Er ist somit kein Fremder. Wir kennen allerdings aus der kritischen Weißseinsforschung oder aus Postkolonial Studies, vor allem in Deutschland, die Thematik, dass Deutschsein immer mit einem Weißsein verknüpft ist. So sagt zum Beispiel Eske Wollrath, dass es eine beharrliche Unsichtbarmachung schwarzer Deutscher gibt. Weißsein hingegen muss nicht markiert werden, es ist immer da und auch immer deutsch. Ein weiteres Ergebnis der Studie war, dass Rassismus total geleugnet wird. Also es wird überhaupt nicht thematisiert, dass es Alltagsrassismus überhaupt gibt. Und wenn, dann wird es in so eine Ecke gestellt, also von rechtsradikalen Schlägern und Gewalttätern oder eben in diese Ecke, also Deutschland im Nationalsozialismus. Und das wurde von allen unterstrichen. Also kein einziger Sozialpädagogen, keine Sozialpädagogin hat gesagt, es gibt Rassismus. Haben sie alle abgestritten. Und dass das so ist, dass über Rassismus nicht gesprochen wird in Deutschland, das entspricht eigentlich auch dem Konsens der Rassismusforschung, so wie wir hier in Deutschland den haben. Und Birgit Rommelsbacher, eine sehr prominente Rassismusforscherin, beschreibt es relativ treffend, indem sie sagt, der Rassismus widerspricht dem positiven Selbstbild des Einzelnen wie der gesamten Gesellschaft und muss deshalb in seiner Bedeutung heruntergespielt, wenn nicht gar ganz geleugnet werden. Sie sagt, dass es da eine Unvereinbarung von Gleichheitsvorstellungen und dem strukturellen Ausschluss in liberalen Gesellschaften, wie zum Beispiel Deutschland, durch den Rassismus gibt. Die Forschungsergebnisse von meiner Masterarbeit, die decken sich im weitesten mit anderen Studien aus der Rassismusforschung. Es gibt leider nicht so viele Studien über Rassismus bei Pädagogen oder in der Pädagogik. Eine große Studie wurde verfasst von Klaus Melver 2006. Sie heißt Rassismuserfahrung in der Jugendhilfe. Und hier beschreibt er diese Abwehrhaltung gegenüber Rassismus als sekundärer Rassismus. Und sekundärer Rassismus findet sich auch in meiner Masterarbeit wieder, aber ich erkläre mal kurz, was das ist. Also vor allem im pädagogischen Kontext, in der Intervention, ist es eine Abwehrhaltung gegenüber der Möglichkeit, dass Formen von Alltagsrassismus aktuell im konkreten Lebensumfeld des Jugendlichen bedeutsam sind. Das wird abgestritten. Es wird negiert, dass es sich bei bestimmten Ereignissen überhaupt um Rassismus gehandelt hat. Und es wird auch eine Notwendigkeit gestritten, dass man sich damit auseinandersetzen muss und dass man über Zugehörigkeitsfragen diskutieren muss. Weiter wird von Seiten der Sozialpädagogen auch gerne geleugnet, dass sich die eigene Profession, die sich ja sonst so gerne als Menschenrechtsprofession bezeichnet, überhaupt der Verantwortung stellt, sich mit Fragen des alltäglichen Rassismus auseinanderzusetzen. Da haben zum Beispiel in meiner Masterarbeit fast alle gesagt, sie sind da genug fortgebildet, haben aber im gleichen Zug auch wieder rassistisch gehandelt. Also so gut fortgebildet können sie wohl nicht sein. Und dann wird Rassismus noch als Instrumentalisierung gesehen von Jugendlichen, die von Rassismus berichten. Dann gehen die Sozialpädagogen davon aus, die instrumentalisieren das, um von anderen Problemen abzulenken. Was das angeht, habe ich gleich auch noch ein Beispiel parat. Und ferner gibt es auch, was sehr interessant ist, es gibt eine Interpretation, sich bei Berichten über Rassismuserfahrungen als Deutscher oder Deutsche angegriffen zu fühlen und auch dieses Thema abzuwehren. In meiner Arbeit findet sich ebenfalls das Leugnen einer rassistischen Diskriminierung. Und zwar kommen schwarze Deutsche zu einer Sozialpädagogin und berichten ihr vom Phänomen Racial Profiling. Wir haben vorhin schon kurz angerissen, also es ist eine rechtswidrige Polizeipraxis, die deutsche Polizeibehörden dazu legitimiert, schwarze Menschen und Menschen of Color zu kontrollieren, verdachtsunabhängig heißt das. Da gibt es sehr viel Kritik auch und es gibt auch große Initiativen, aber die sind leider auch nicht bekannt. Also kamen diese Jugendlichen zu dieser Frau und haben gesagt, wir haben Probleme, wir werden ständig aufgegriffen, das ist scheiße. Ja? Und was sagt sie dann? Sie sagt, könntet ihr vielleicht selbst daran schuld sein, dass ihr aufgegriffen wurdet? Sie fragt die quasi, nachdem sie reingekommen sind, ob sie bereits straffällig geworden sind. Also schafft sie eine Situation des erneuten Verhörs. Also sie diskriminiert die Jugendlichen nochmal und sagt, sie sind eigentlich für die Tat selber verantwortlich. Dann führt sie weiterhin an, dass die Türken, wie sie sagt, auch aufgegriffen werden, aber die empfinden das nicht so oft wie die Schwarzen. Und dann fragt sie sich, ob die Schwarzen das extra so empfinden. Das ist natürlich hochkritisch für die Jugendlichen, weil eigentlich sollte die Jugendhilfe Hilfe anbieten. So, ein gesellschaftlicher Abwehrmechanismus, den ich hier gerne beschreiben möchte, hat jetzt mit Pädagogik nicht so viel zu tun, aber ist die N-Wort-Debatte in Kinderbüchern und in Kinderliedern. Kurz, schwarze Aktivistinnen haben erkannt, dass postkoloniale Bezüge in Kinderbüchern und Kinderliedern bei schwarzen Kindern und Erwachsenen traumatische Erlebnisse antriggern können. Eine Konsequenz war die Einforderung von Umschreibung bekannter Klassiker, wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf, wir wissen ja alle, dass ihr Vater jetzt ein Südseekönig ist, oder die kleine Hexe und so weiter. Da gab es massive Kritik von, ich nenne sie mal Wertkonservativen. Die Zeit, das große liberale Blatt in Deutschland, hat eine ganz große Plattform geliefert für Kritik an dieser Szene. So sagte zum Beispiel Ulrich Greiner, dass Zensur in Deutschland verboten wäre und rekurriert dabei auf das Grundgesetz. Auch die etwas in die Jahre gekommene Christine Nöstlinger, eine bekannte Kinderbuchautorin, hat in der Zeit eine Stimme bekommen und hat der antirassistischen Szene konstatiert, dass die Political Correctness Sheriffs ganz gute Arbeit leisten. Sie sagt aber auch, das ist natürlich polemisch, ne? Sie sagt natürlich auch, dass Rassismus eine Gesinnung ist, an der sich leider wenig ändert, wenn man Wörter abschafft. Und das ist, denke ich, eine Frage, über die wir nachher diskutieren sollten. Ich habe auch viel überlegt an dieser Frage, aber ich habe mir dann auch überlegt, warum man nicht einen Standpunkt von einer unterdrückten Gruppe einfach anerkennen kann. Ich kenne mich jetzt auch in der Sprachphilosophie nicht so gut aus, aber eine Antwort, die ich ganz gut fand von einer schwarzen Aktivistin, die da auch sehr integriert ist in diesem Feld, von Sharon Otoo, sie sagte das dem Magazin Analyse und Kritik: Niemand behauptet, dass allein durch die Verwendung einer korrekten Sprache Machtstrukturen aufgelöst werden. Der Vorschlag ist hingegen, Sprache wie eine Post-it-Note zu verwenden, als ständige Erinnerung daran, dass wir alle die Aufgabe haben, gegen Diskriminierung anzugehen. Und ich denke, vielleicht können wir danach darüber sprechen. Vielen Dank. Den Versuch, den ich jetzt Ihnen vorschlagen werde, ist ein Nachdenken darüber, wie postkoloniale, postnationalsozialistische und rassismuskritische Perspektiven auf Erziehung und Bildung zusammengedacht werden können. Die Idee ist nicht, auf Erziehung und Bildung praktisch von drei verschiedenen Perspektiven zu schauen, sondern auch zu schauen, wie hängen diese Perspektiven zusammen. Die Idee von sozialer Arbeit, aber insgesamt von Menschenrechtsorientierung, ist, dass in der Auseinandersetzung, im Zentrum der Auseinandersetzung mit Kolonialismus, Sklaverei, aber auch das, was Eugenik genannt wird, die Behindertenfeindlichkeit, Nationalsozialismus und Rassismus, die Berichte, Erfahrungen und Perspektiven derjenigen stehen, die kolonialisiert, versklavt, vermessen, ausgesondert, verfolgt, deportiert, rassistisch oder behindertenfeindlich angegriffen und oder getötet wurden oder diesbezüglich besonders verletzbar sind. Die Idee also, dass diejenigen, die die Gewalt erfahren haben, sozusagen berichten, weil in der Regel oft über diese Gruppen berichtet wird. In der Regel sind das die Herrschaftsgeschichten derjenigen, der Täter, Täterin, die nachher die Geschichte schreiben und die Geschichte oft verharmlosen. Da sagen Paul Gilroy in The Black Atlantic, Eske Wolrat in Weiß an dem Widerspruch oder Volker Schwind und Petra Flieger im Bereich Kritik der Behindertenfeindlichkeit, dass die Perspektiven derjenigen, die betroffen sind von alltäglichen Diskriminierungen, im Zentrum stehen sollten. Die Frage, die ich aufwerfen möchte, ist, welche Entsprechung, welche Konstruktions-, Hierarchisierung, Handlungs- und Organisationsstruktur, Entsprechung, Logiken bei Kolonialismus, Nationalsozialismus und auch früherem und heutigem Rassismus vorhanden sind. Eine Konstruktionsparallele ist, dass in allen diesen Formen immer mit dieser Idee gearbeitet wurde, der Konstruktion, der Erfindung von wir und sie. Die Mehrberechtigten, die Wenigerberechtigten, Staatsbürgerinnen, Nichtstaatsbürgerinnen, ohne Mitmigrationshintergrund, die Weißen, schwarze People of Color, Christinnen, Nichtchristinnen, Kerneuropäerinnen, späte Europäerinnen und dergleichen. Sklaverei, Kolonialismus, Nationalstaaten, war es historisch so, dass die Personen in den Kolonien, die versklavt waren, weniger oder keine Rechte hatten. Es gibt 1492 die berühmte Situation, Micha Brumlik schreibt da in seinem Buch drüber, aus Katastrophen lernen, Fragezeichen, wie 2 Jahre nach der französischen 1792, entschuldigen Sie, dass da die französische Konstituante darüber entscheiden sollte, geben wir die Sklaverei und die Kolonien auf. Und es gab Befürworter, die gesagt haben, das ist nicht mit unseren Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit wurde später erstritten und benannt, wir müssen das beenden. Das ist gegen alles, wofür wir gekämpft haben. Dann gab es aber die Plantagenbesitzenden und diejenigen, die gesagt haben, wir können unseren Wohlstand hier auf dem französischen Boden nicht weiter aufrechterhalten, wenn wir die Kolonien aufgeben. Und dann wurde dieser faule Kompromiss geschlossen, was gesagt wurde, alle sind frei, gleich, brüderlich, aber nur auf dem Gebiet Frankreichs und nicht in den Kolonien. Das war die Zeit, wo auch der sogenannte Code Noir galt. Der Code Noir sagte zum Beispiel, in den Kolonien müssen alle versklavten Menschen Christ und Christin sein. Es müssen alle katholischen Feste gefeiert werden. Die Versklavten haben weniger Rechte. Es wurden sozusagen systematisch wurden die Rechte der Plantagenbesitzenden, der Sklavenhändler erhöht und der Versklavten runtergesetzt. Es ist hier eine Verbindung zwischen Staatsmacht, zwischen Religion, zwischen Hautfarbenzuschreibungen und gesetzlich-polizeilichen legalen Rechten. Auch das sind Muster, die wir wiederfinden später im Nationalsozialismus, die wir wiederfinden in abgeschwächter Form, auch noch in heutzutage stattfindenden nationalstaatlichen Regulierungen, wo das Aufenthaltsrecht Menschen weniger Rechte gibt als den Staatsbürgerinnen in Deutschland. Das ist in vielen Ländern so, das ist oft ein Prinzip von Nationalstaat. Oder die Verbindung, die wir auch noch heute hören, wo die polizeiliche Institution die Verbindung mit rassistischen Vorstellungen eingeht, die Verbindung, die heute genannt wurde, mit der rassistischen Polizeikontrolle. Die Frage, die Vera Ankeni gestellt hat, wer gibt diesen Polizisten, Polizistin das Recht, Leute ohne Verdacht zu kontrollieren? Niemand. Und diese Geschichte ist eine Sache, die sich fortsetzt. Wenn Sie daran denken, die Morde der sogenannten NSU. Lesen Sie bitte die Berichte in dem Untersuchungsausschuss des Bundestages nach, der von allen Parteien unterschrieben wurde, einhellig vom Bundestag abgestimmt wurde, das erste Mal in der deutschen Geschichte des Bundestages. Da steht drin in dem gemeinsamen Teil, dass nur in dem Bereich der Opfer und der Angehörigen gesucht wurde, dass wenn jemand sagte, das war rassistisch rechtsextrem, könnte das sein, dann wurde diese Person massiv kritisiert. Dieser Spur wurde nicht oder nur zwei, dreimal nachgegangen, aber nicht systematisch. Und es ist nachgewiesen, mehrere Morde hätten verhindert werden können. Da wurde festgestellt, das hat in mehreren Städten stattgefunden. Und dann wurde gesagt, die sind wahrscheinlich gefahren. Das ist das fahrende Volk. Dann wurden Roma und Sinti massenweise abgehört. Dann wurde gesagt, da sind Menschen mit Kopfschüssen ermordet. Das ist eine emotionale Tat. In Deutschland ist ein hohes Tötungstabu. Also war das jemand aus einem anderen Kulturkreis. Haben die Leute überhaupt keine Geschichte gelesen? Von wem sind denn zwei Weltkriege ausgegangen? Wer hat denn den ersten Genozid in Deutschland begangen? An den Herero und Nama. Das meistens übrigens, das wurde schon gesagt, im Bildungssystem nicht vermittelt wird. Erst heute, es wurde auch schon gesagt, im Bundestag eingebracht wurde, das anzuerkennen, was politische Gruppen eingefordert haben. Der erste Genozid in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist immer noch nicht anerkannt. Es gibt bittere Tatsachen, auch was die Pädagogik antritt. Generell werden Gruppen konstruiert, die Herrschenden teilen in der Regel die Gruppe der eigenen Herrschenden ein, dann eine Gruppe der Beherrschten, die kooperieren und dann eine Gruppe, die nur ausgebeutet wird. Das ist das römische Teile- und Herrsche-Prinzip. Und für jede Gruppe wird eine spezielle Pädagogik entwickelt. Pädagogik, vom Wort her heißt das, die Erziehung, die Leitung der Knaben. Auch nicht der Mädchen, der Knaben. Aber nicht aller Knaben, nicht der versklavten Knaben, sondern der Herrschaftselite. Es gibt ein Buch, Deutsche Missions- und Kolonialpädagogik. Es gab in den Zeiten, wo Deutschland die Kolonien hatte, auch das ein Thema, das wurde schon erwähnt, wird im Bildungssystem generell nicht ausführlich behandelt, wo Missionsschulen, staatliche Schulen in den Kolonien eingerichtet wurden und es wurden spezielle kolonialpädagogische Erziehungskonzepte geschrieben. Einerseits gab es Schulen für die herrschende Elite, die Weißen, andererseits für diejenigen, die begrenzte Leitungsaufgaben haben sollten, damit sie sozusagen für die Weißen bestimmte Kontrollfunktionen ausüben und dann die unterdrückte Gruppe, deren Arbeitskraft ausgeübt wurde und alles geschlechtlich noch getrennt für Jungen und Mädchen. Deutsche Missions- und Kolonialpädagogik heißt ein Buch, was umgekehrt ist. Das heißt, bestimmte Gruppen werden konstruiert und werden vom Schulsystem pädagogisch erzogen. 1927 schreibt Siegfried Bernfeld über das Schulsystem im deutschsprachigen Raum: Es kann doch nicht sein, dass die Eltern die eine Mark oder ich weiß nicht die Einheit besitzen für die Schulausgaben und Eltern die 10 Mark ausgeben können, dass das Kind wegen 10 Mark, dass das besser gebildet wird. Auch hier haben wir das System, dass die besitzende Klasse dafür sorgt, dass ihre eigene Gruppe, die Kinder, besser beschult werden. Paul Metzgerl spricht davon, von der chronischen Überraschtheit im Bildungssystem, dass es soziale Ungleichheiten gibt, dass es Diskriminierung von Schülern und Schülerinnen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte gibt. Wenn wir uns die koloniale Schulerziehungssystematik anschauen, dann können wir sagen, das hat System, das hat Geschichte. Menschen, die als wirtschaftlich arm eingestuft werden, Menschen, die als migrantisch schwarze deutsche People of Color nicht christlich eingeschätzt werden, wurden systematisch seit mehr als 100 Jahren für bestimmte Positionen ausgebildet und nicht in bestimmte Bereiche reingelassen. An der Hochschule Esslingen, wo ich lehre, stellt sich zum Beispiel die Frage, wer lehrt da? Wie ist das mit der religiösen Vielfalt? Haben wir kopftuchtragende Lehrende? Haben wir schwarze deutsche Lehrende? Haben wir Leute mit türkischer Migrationsgeschichte? Wir haben da ein White European, weiß-deutsch nach den Kriterien Lehrkörper und morgens die Raumpflegerin sind Leute mit Migrationsgeschichte. Da darf Kopftuch getragen werden, aber wenn es in der Hierarchie höher geht, dann haben wir das, was Religious oder White Bonding genannt wird. White Bonding, das Netzwerk der Weißen machend. Wir kennen den Begriff Männerkumpanei, aber es gibt auch sowas wie weißen mehrheitsdeutschen Kumpanei. Das ist nicht immer absichtlich böswillig. Es wird aber gemacht. Eske Wolgert hat in einem Text oder in einer Ausführung mal geschrieben: Stellen Sie sich vor, da ist ein 100-Meter-Lauf und eine bestimmte Gruppe muss vorher einen Marathon laufen am selben Tag, eine andere 15 Kilometer Hindernislauf und am nächsten oder am selben Abend müssen diese Personen den Wettlauf machen mit Leuten, die einen 100-Meter-Lauf machen. Alle machen einen 100-Meter-Lauf und dieser 100-Meter-Lauf wird gewertet. Wir wissen, es gibt Diskriminierung im Schulsystem. Das ist PISA, TIMS, TIES, das können Sie nachlesen. Bestimmte Gruppen werden systematisch mit ihnen erschwert, da voranzukommen. Und dann wird bei der Hochschulzugangsnote nur die Note genommen. Die Hochschulzugangsnote, der 100-Meter-Lauf. Ein Kollege, Herr Anlasch, hat den Begriff gesagt, die soziale Arbeit von der weißen Hand befreien. Wenn es Noten gibt, 1,4 bis 1,8 Zugangsnote für das Studium der Hochschule Esslingen, daneben gibt es noch ein bisschen Ehrenamtliches und daneben gibt es noch die Geschichte soziales Engagement, aber hauptsächlich zählt die Note, dann bestätigen wir Diskriminierungsmechanismen des Bildungssystems. Das kann, wenn wir kritisch ambitioniert sind, und das würden wir doch gerne, ja, dann müssen wir gucken, wie wir das ändern. In vielen Bereichen. Wir haben Probleme mit Rassismus im Bildungssystem. Wir haben Probleme bei der Polizei. Wir haben Probleme mit politischen Entscheidungssachen. Wir haben eine Verbindung zwischen nationalstaatlicher Diskriminierung und rassistischer Diskriminierung. Wir haben ein Problem mit Rassismus in Deutschland und das nicht erst seit gestern. Es gibt ein Geflecht, das wurde auch schon gesagt, das ist die Idee von Deutsche sehen so oder so aus, die sind irgendwie weiß. Auf jeden Fall sehen sie nicht so aus, das wissen wir. Vielleicht wissen wir nicht, wie die Deutschen aussehen, aber wir wissen, wie sie nicht aussehen. Das ist so ein Phantasma. Und dieses Phantasma ist auch mit diesem Phantasma Religionszugehörigkeit verbunden. Wolf hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Seit Jahrhunderten gehört er dazu und das war eine riesige Debatte. Dann wurde in Berlin die Veranstaltung, dieselbe Frage gestellt, gehört der Rassismus zu Deutschland? Leider müssen wir sagen, er sollte nicht dazu gehören, er ist aber ein Teil der Geschichte in Deutschland. Schwarze People of Color sind zum einen politische Selbstbezeichnungen und beschreiben zum anderen diejenigen, die im Alltag strukturell, institutionell, diskursiv und interaktiv systematisch Rassismuserfahrungen machen. Menschen werden auch eingeteilt und es gibt das Selbstverständnis, dass es keine Frage der Hautfarbe ist, wie jemand eingeteilt wird, sondern die Frage, wer schwarz oder weiß ist, ist die Frage, wer rassistisch diskriminiert oder im System des Rassismus privilegiert wird. Diejenigen, die ständig nur den 100-Meter-Lauf laufen müssen, das sind Weiße, weil sie nicht die rassistische Aufforderung haben, den Marathonlauf und den 15-Kilometer-Hindernislauf zu machen, weil die Tür aufgemacht wird. Die Verbindungen und Wege, die Genozide in den Amerikas, das ist in dem Buch Weiße Barbarei von Plumel Ogbe nachzulesen. Rassismus, Aufklärung der Côte d'Ivoire, 1792 und 1492, Entschuldigung, den Fehler. Das Buch von Zimmerer von Windhoek nach Auschwitz. Viele Dinge, die später im Nationalsozialismus getan wurden, haben verschiedene Zugangswege. Nicht nur den einen Zugangsweg. Der historische Antisemitismus hat eine sehr lange Geschichte, noch älter als der Kolonialismus und der Rassismus. Es gibt aber bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Lager, die im Gebiet des heutigen Namibia zum ersten Mal im 20. Jahrhundert eingesetzt wurden. Vorher gab es welche davor schon auf Kuba, aber sozusagen im 20. Jahrhundert, das waren die ersten Lager. Die ersten Todesmärsche, das fand in Namibia statt. Der erste Genozid fand im heutigen Namibia statt. Es war vor 2 Jahren, wo in Berlin in der Charité die Schädel von Toten, Ermordeten zurückgegeben werden sollten. Und die Forderung war, Entschuldigung jetzt, Völkermord verjährt nicht. Daraufhin, weil es laute Proteste war, hat die Ministerialbeamtin, ist sie empört weggegangen, weil sie sich angegriffen gefühlt hat. Es wurde Fischer zitiert, der sich nicht entschuldigt hat. Es gab einen Antrag im Bundestag und es wurde mit CDU-FDP-Mehrheit abgelehnt. Das ist aber international, das ist klar, das war der erste Völkermord, für den wir uns immer noch nicht entschuldigt haben. Es gibt den Begriff, wo gesagt wird, ein Trauma kann weder bei den Tätern, Täterinnen noch bei den Opfern verheilen, wenn nicht öffentlich zugestanden wird, dass es eine Gewalttat war. Die Gedanken leben weiter. die werden durch solche Bilder, wie gezeigt worden sind, gestärkt. Ich glaube, es ist deutlich, dass wir viel zu tun haben. Danke.